Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Im Wagen vor mir fährt eine Zitrone. Da muss ich aber ganz schnell hinterher. Denn für die Fahnenschwenker der alten Gildekremper such ich Zitronen und das ist schon schwer. Mit Schweiß auf meiner Stirn und mit der Gilde in meinem Sinn düst ich durch Länder fern. Zitronenduft im Winde fahr ich durchs Marschgelände und keiner kommt mir dabei hinterher. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Was will der blöde Kerl da hinter mir bloß? Ist das wohl der Zitronenlieferant? Will er mir an die Schale oder will er meinen Saft? Ich wette, dass er das heute nicht schafft. Ich brauch die Südfrucht hier in meinen Händen. Die Fahnenschwenker sind schon alle heiß. Mit Säbel an den Lenden den Zitronenwurf vollenden, damit es hier in Krempe jeder weiß. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ratta, ra-ra. Ratta, ratta, ra-ra.